Wir sind Ann-Sophie und Nuria, die Feminist Podcast Agency. Willkommen zu unserer Podcast-Besprechung von Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 4, Episode 15 mit dem Titel Self-Control. Nun, diese Episode, aus meiner Meinung, und ich glaube von Ann-Sophie auch, ist eine der besten Agents of S.H.I.E.L.D. Folgen überhaupt, finde ich. Also da war ich jetzt wirklich, ich habe so viele Notizen wie noch nie gemacht, ich war wirklich voll dabei. Und wegen Spannung, wegen Twists, wegen der Abschluss, weil jetzt, zur Info, es geht dann 6 Wochen, bis wieder neue Folgen kommen. Ja, sie haben wieder ein Hiatus, deswegen auch das krasse Zwischenfinale. Aber das können wir am Schluss dann nochmals besprechen. Aber ja, das war jetzt wirklich... Die Kampfszenen, ja. Die Charaktermomente, also... Das klingt jetzt seltsam, aber die Nahaufnahmen, es gab ein paar so tolle war teilweise so nah an den Charakteren dran, das war so cool. Also da gibt es wirklich ganz vieles und wir gehen jetzt einfach so gut wie möglich durch über die interessantesten Themenpunkte, wo wir dann auch andere, die Szenen immer, die dann damit zu tun haben, noch genauer besprechen. Und wir dachten, wir fangen mal einfach mit dem Thema Roboter an. Wie? Damit Roboter. Oder L&D. Oder nein, ich nehme dich anders auf den Arm. Roboter ist doch gar nicht naheliegend, gerade bei Agents of S.H.I.E.L.D. Dass man das nicht erwartet, dass das das Thema ist, oder wie? Ja, naja. Sorry. Ich mache keine Zwischenrufe mehr. genau, ich versuche ja nur einzuführen. Aber genau, da kommen... Die Paranoia von wer ist ein LMD, wer ist ein Mensch, das fand ich, wurde sehr gut rübergebracht, weil sie uns auch wie uns als Zuschauer auch auf die falsche Fährte gebracht haben mit Daisy und dann war es aber Fitz. Und dann diese Konflikte, die daraus entstanden, da gab es ja dann auch wirklich sehr krasse Szenen, wo ja dann Fitz zuerst Gemma angreift, so aus dem Nichts. Ja. Und später muss sie ihn, den LMD-Fitz, umbringen und... Also da war ich schon so, okay, das muss ich dieser Serie jetzt auch gerade wieder Respekt zollen, weil das ist echt krass. Ja, wobei ich bei Fitz, ich war nicht komplett überrascht, weil ich fand ihn furchtbar. Also ich fand ihn vorher furchtbar schon. Also wie er mit ihr geredet hat, wo er wieder alle Schuld auf sich geladen hat und alles. Und ich fand ihn creepy. Ich fand ihn etwas sehr creepy. Und ich habe so geschrieben, dass ich fand, dass er halt krasser als die anderen LMDs noch programmiert war, wobei auch Coulson ist ja komisch. Also sie sind alle komisch. Im Vergleich zu May merkt man wirklich, dass sie anders programmiert sind. Ja. Eine andere Sicht auch auf die Welt haben. Oder auf sich selbst. Und ich fand Fitz so creepy, wie er sich dann extra die Adern aufschneidet. Also... Das war echt schlimm. Ja. Also da muss ich auch schauen. Vor allem, ich verstehe nie, warum machen die das immer quer, damit es nicht so schnell geht. Oh, keine Ahnung, da verstehe ich die Logik dahinter auch nicht. Also, weil wenn man wirklich, also das wäre ja die Logik dahinter, dass es nicht wirklich quasi schnell gehen soll, weil wenn man will, dass man ausblutet, dann sollte man die andere Richtung schneiden. Also, und wir müssen einen Spoiler an den Anfang machen, dass wir über Blut reden. Genau. Aber das fand ich auch krass, eine krasse Szene mit Fitz, auch wie er dann halt, gerade er, der ja sonst so ein lebhaftes Gesicht hat und auch Zärtlichkeit kann und Verwirrung und alles, wenn er dann so hart wird, so von einer Sekunde auf die nächste. Also immer in dem Moment, wo er gemerkt hat, Gemma glaubt ihm nicht oder vertraut nicht mehr darauf, dann ist er so zack, umgesprungen und er war mega hart und brutal. Genau. Und kalt halt dabei. Ja. Und dann später ist sie ja da so halb betäubt und redet ja mit ihr und gibt ihr auch so diesen Kuss, als wäre er doch noch der Fitz. Ja. Was ja dann extra creepy ist und dann bringt sie dann noch das von wegen, heiraten und alt zusammen werden. Einfach so. Habe ich dann so später auf Tumblr, hat jemand so als Witz, wenn Fitz erfährt, dass der LMD Version von ihm sozusagen den Heiratsantrag vorweggenommen hat. Weißt du, wie schlimm? Ja. Aber dass das noch dazu kommt, dass er dann so wie so eine eher sehr persönliche, tiefere Ebene dann einfach so rauslässt und man sieht trotzdem immer noch, dass er jetzt eben nicht fit ist, weil so wie er agiert und die Situation. Und ja, also das war echt alles creepy und dann eben, ich fand es wirklich schlimm, wie dann Gemma gezwungen war, ihn außer Kraft zu setzen. Das, also da wird dann Agents of S.H.I.E.L.D. wieder sehr brutal. Das haben wir ja diese Staffel doch ab und zu ja auch schon gehabt, aber hier fand ich, jetzt ist mir das wieder bewusst geworden. Und halt eben diese Paranoia, wie sie dann weitergetrieben wurde, als dann Gemma und Daisy aufeinander kamen. Mm. Ah, das war eine tolle Szene zwischen den beiden. Genau, wie sie da, wo Daisy sie packt und dann diese Craig-Umarmung macht, also das fand ich auch sehr emotional. Ja, und eben genau. Super gespielt. Das war eine schöne Szene. Genau, weil das war dann nötig, dass sie da sich wiederfinden. Ja, ich fand das sehr schön. Einerseits, wie nahe wir Gemma und Daisy kommen, und andererseits auch, wie nahe sie sich gekommen sind. Auch, weil ich glaube, wir haben schon lange keine Daisy- und Gemma-Beziehungsszenen mehr gesehen. Ja, nicht und, groß. Ja. Genau, und deswegen fand ich das schön, die beiden mal wieder so zu sehen. Genau, zu der Szene kann man eh noch einiges sagen, weil ich fand es auch interessant, wo sie sich dann, wo Daisy so diesen Pep-Talk an Gemma gibt, von wegen, wieso sie jetzt nicht auf, wie sagt man, Sacrificing Mission geht, also dass sie sich jetzt nicht einfach aufopfert, weil sie mit wegen Lincoln immer noch diese Schuldgefühle hat. Ich habe dann da, wo sie dann diesen Monolog hielt, gedacht, dass ihr Punkt dann war, ja, weil ihr meine Familie seid, weil S.H.I.E.L.D., dieses Team ist meine Familie. Das wäre stärker gewesen. Genau, weil das dann, oh, du und Fitz gehören zusammen. Ich so, okay, das ist zwar lieb, aber ist vor allem auch an der Grenze zu No Homo. Weil Daisy ist in dieser Szene, da hast sehr, also sie hat sich, wir haben sie schon, nicht nackt, aber wir haben sie schon in eher nicht angezogenem Stadium gesehen in dieser Folge und wie sie dann da rumrennt, ist auch so quasi das verfolgte junge Mädchen, also es hat ja, das ist ja eine Figur aus den Horrorfilmen und auch sonst so quasi die junge Kämpferin, also teilweise die Hilflose, aber teilweise auch die junge Kämpferin, die quasi gegen dann eine Übermacht ankommen muss, das ist ja teilweise auch eine sehr stark sexualisierte Figur und ich finde, ich fand es jetzt nicht schlimm oder so, wie sie rumgelaufen ist, aber es hat daran erinnert vom Bild her, weil sie dann so wenig anhatte und sich noch umziehen musste und so und auch sie war ja dann auch quasi, man hat den Schweißfilm auf ihrer Haut gesehen und so. Und das heißt, es war eh schon so und dann kamen sich die beiden auch noch so nahe und es war so emotional zwischen ihnen und ich meine, in anderen Situationen hätte es ja auch sein können, also wir wissen eh schon, gewisse Leute shippen die beiden auch und so und von daher dachte ich nicht mega no homo, überhaupt nicht, weil es war jetzt nicht mega homoerotisch aufgeladen oder so. Aber ich hatte auch nicht erwartet, dass sie das sagt. Ich hatte erwartet, dass sie irgendwie sagt, entweder wirklich Gemma, du warst immer so eine Konstante, so eine Freundin von mich oder die Konstante, die an S.H.I.E.L.D. geglaubt hat, weil ich finde schon, dass seit Beginn Gemma eigentlich, seit Beginn dieser Staffel, sie ein sehr, also Gemma weiß sehr genau, was sie richtig findet und will, so. Das hatte ich erwartet, aber das, was du jetzt gerade sagst mit, weil S.H.I.E.L.D. ist meine Familie oder ich habe nie daran gezweifelt, dass wir hier gute Arbeit machen oder so, das klingt für mich viel einleuchtender als das Fitz und du gehören zusammen. Da dachte ich, ja. Und jetzt? Ja, also das könnte ja immer noch sein, dass du dich dann dafür opferst. Das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Stimmt, so. Weil dann genau, mehr, ich hätte jetzt auch eher das Kollektiv, aber genau, dass das angesprochen wird. Ich fand es ein bisschen kitschig, aber klar, für Gemma hat es dann gewirkt. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann in einer echten Situation die andere Person vielleicht zurechtrückt, aber ja. Ich glaube, es war ein Punkt, der vielleicht auch wichtig war zu erwähnen. Also, weil ja jetzt Gemma und Fitz schon wieder sowas erlebt haben, was sie so blöd auseinanderreißt. Ja, genau. Und dass sie quasi jetzt gezwungen war, in so einer Situation, also weil das ist ja jetzt wieder aufgesprungen in dem Gespräch zwischen LMD Fitz und Gemma, kam das ja auch wieder zum, brach das ja auch wieder auf, von wegen, nein, jetzt steht es doch wieder zwischen uns und kaum sind wir mal zusammen, schon ist wieder nicht klar, was ist, weil du bist vielleicht in LMD und so. Und dass in dieser Situation vielleicht gut war zu hören, dass das eine Berechtigung hat, diese Beziehung zwischen ihnen. Das fand ich schon richtig, aber es quasi als so Höhepunkt dieses, eben wie du gesagt hast, dieses Monologs zu bringen, das war irgendwie so ein bisschen zu wenig. So. Genau, weil aber sonst, Gemma war halt wirklich irgendwie so ganz am Ende ihrer Kräfte und so. Mhm. Aber ja, eben, ich habe es auch anders. Da muss ich noch sagen, weil du vor wegen diesen Horror Figur, The Last Girl, diese Assoziationen zum Horrorgenre. Da, mir ist Alien in den Sinn gekommen, wo Sigourney Weaver, ich hoffe, ich sage es richtig, Ripley spielt. Die hat da irgendwie einen ähnlichen Look. Ja. Also Daisy hat wie einen ähnlichen Look gehabt wie sie. Einerseits, wo sie hat die Axt, die Shotgun-Axt hat, weil es gibt in Aliens, ja, also im zweiten Film, da läuft sie auch mit so einem großen Gewehr rum und ist so verschwitzt und hat so einen, wie einen Tanktop an. Aber dann kommt noch in Alien, im ersten Film gibt es eine Szene, wo sie in der Unterwäsche sich verstecken muss und dann in einen Raumanzug steigt. Da hatte ich auch so diese Assoziationen, fand ich optisch interessant. Mhm. Und da ist noch die Verbindung, dass sie ja noch diese Armee von Roboter, also LMD Daisies, sah. Ich fand es da noch gut, dass so wie sie bekleidet waren, war sehr praktisch. Also sie haben da jetzt nicht, ihre Bekleidung war ja so sportlich, impraktisch, es war jetzt nicht eine Möglichkeit, oh, jetzt können wir diese Schauspielerin irgendwie 20 Mal in sexy Unterwäsche zeigen, finde ich noch gut, weil es eben für so eine Kämpferin macht das noch Sinn. Das ist mir dann einfach nachher noch aufgefallen, also es gibt ja dann eine Szene, wo sie dann andere Kleider anhat, sie hat dann so ein Pullover mitgenommen. Also, du meinst vorher als LMD diese und sie selbst haben ja diese Sport-BHs an. Genau, richtig. Die schwarze Sport-BHs. Und dann geht sie da raus. Flüchtet, nimmt ein Shirt mit, so ein Pullover und dann die Diskussion mit Gemma und so weiter und dann gibt es einen Schnitt und man sieht, sie hat sich umgezogen und sieht noch, wie sie irgendwie den Pullover runterzieht. Und da ist mir einfach sofort aufgefallen, dass das jetzt einfach, weil ich als vielleicht weibliche als eine Zuschauerin, die sich als Frau sieht und erlebt, ist es mir da aufgefallen, dass sie dann halt diesen Sport-BH nicht mehr hat. Weil es war so ein schulterfreies Shirt, Pullover. Also ich fand das sehr auffällig, dass es nicht nach oben geschnitten war. Und es hatte keine Träger mehr. Also sie war da frei. Und dann dachte ich mir, okay, die hat jetzt ihren Sport-BH abgezogen. Und dann läuft sie jetzt ohne BH in einem lockeren schulterfreien Pullover rum. Also, wenn es da nicht schlecht aus, aber ich habe einfach sofort gesehen, da wurde wie, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn klar ist, dass sie jetzt auf Kampfkonfrontation geht. Genau, und dann gibt es keinen Grund, dass man seinen Sport-BH, der genau für so etwas geeignet ist, dann abzieht. Und ich habe mich da einfach, weil wir jetzt halt doch öfters über Kleidung reden, ist mir das halt da wieder stärker aufgefallen. Weil ich mich dann frage, so, wieso haben diese Kostümdesigners diese Entscheidung getroffen? Ist ihnen das einfach nicht bewusst, dass das auffällt? sonst war sie gut angezogen. Es ist einfach so, wenn man als Zuschauer das miterlebt, fühlt man sich ja auch so rein, wie würde ich reagieren, was würde ich machen? Und du bist immer so, was, wieso? Ja, kein großer Kritikpunkt, fand ich einfach interessant, weil sich so Sachen immer auch dann wiederholen und ich mich dann immer frage, wieso wurde das jetzt nun so entschieden und ausgewählt. Ja, klar. Genau, einfach unsere Liste von Kleidung behandelt werden. Genau, es ist ja nicht selten eine seltene Erscheinung, dass Frauen mit unpraktischer Kleidung gezeigt werden. Ja. Und in Agents of S.H.I.E.L.D. ist es quasi dann noch auffälliger, wenn mal sowas passiert, weil sie da eigentlich sehr oft sehr funktionale Kleidung tragen. Genau, dann fällt es nur umso mehr auf, genau. Ja. Und weil es hier noch, weil sie musste sich ja extra ausziehen, damit sie dort in diesem Raum voller LMD-Kopien sich verstecken kann. Also sie musste ja zuerst ihre normale Casual-Bekleidung eh abziehen. Also dann war es wortwörtlich auch Teil des Plottes, wie sie, wie kann Daisy aus dieser Situation rauskommen, wie muss sie jetzt damit umgehen. Ja, also ich finde das einmal faszinierend, so in, wie wird das umgesetzt und wie respektvoll oder mit welcher Intentionen gehen dann die Filmemacher an solche Situationen ran, eben so. Fand das einfach interessant. Aber nachher war es kein Problem mehr bei den Kämpfen und so, wo der nicht, also dass er jetzt diesen Pullover an hatte, war dann... Bei den Kämpfen, also ich fand auch, wie ich vorhin schon sagte, von der Bildsprache her hat es mich eben an das erinnert, was du jetzt auch genannt hast. Also eben so The Last Girl in Horrorfilmen oder diese Kämpferin in Actionfilmen, die dann schon auch quasi schon auch wie sagt man das, nicht Vergnügen, aber zum Nutzen der Zuschauerin, des Zuschauers in schwierige Situationen geworfen werden und wie kommt jetzt diese schöne junge Frau mit dieser Gewalt klar und so. Also das tragen diese Filme ja oft mit sich. Also auch eben so die die Killerin oder so, also so Agentin, die werden ja auch, das wird oft so mit einem gewissen Genuss für die Zuschauerin so inszeniert. Wie geht jetzt also diese sexy Frau und dann in Gewaltsituation bringen? Ich meine, Schlammcatching und so Sachen. So, oder? Ja. Aber es war nicht, also es hat daran erinnert für mich, aber deine Alien Vergleich war jetzt etwas schöner als das, was ich jetzt genannt habe. Mhm. Aber es hat mich daran erinnert, dass, aber ich fand es jetzt nicht unangenehm sexualisiert. Also nein, ich fand es selber so, also ich konnte es selber auch genießen. Mir hat es irgendwie gefallen, sie in der Situation auch zu sehen. Aber mir gefällt Daisy auch, von daher. Genau, ich fand es auch gut, ja. Genau, und ich fand, aber sie war trotzdem immer, hatte immer ihre Handlungsmacht und ich meine, es hat auch eingeleuchtet, dass sie quasi ihr noch nichts angezogen haben, diesen LMDs und so. Also es war auch jetzt nicht unnötig. Mhm. Genau. Und dann später in den Kämpfen auch, ich meine, sie war hammermäßig cool in den Kämpfen und überhaupt nicht irgendwas komisch an Stellen objektiviert, wo es nicht objektiviert sein muss oder so. Ja, ging mir auch so. Die haben super gewirkt, also wo sie gegen Mace, also LMD Mace, das hat mir dann wieder Assoziationen geweckt an Terminator, weil er ja noch diesen extra Anzug hatte, der irgendwie noch breiter und dunkler wirkte und dann dieser Unterschied, eher, also jetzt Daisy eher kleiner, zierlicher und dann eher, also da musste ich sagen, ja, da haben sie sicher an Terminator gedacht, als sie das inszeniert haben. Aber sie hat ja dann diese Kräfte, da waren sie dann auch sehr kreativ. Ja, und sie war nicht nur mit den Kräften, sondern schon vorher, wie beweglich sie ist im Vergleich zu ihm und gewandt. Das war so toll zu sehen. Und nachher mit den Kräften. Wo sie dann diesen Move gegen Coulson und Mac, wo sie ihn so aufleiten, das hast du, glaube ich, auch so cool gefunden, wo sie in ihren zwei Handballen das auflädt und dann eine Schockwelle auslöst. Und das fand ich, also da waren die Effekte super, wo Mac, also LMD Max, sich da so auflöst, der Kopf, sah extrem gut aus. Und da habe ich das Gefühl, da haben sie alles reingesteckt, aber es hat sich gelohnt. Ja. Es hat sich definitiv gelohnt, vor allem weil ich glaube, auch so eine gewisse Frustration da war und es einfach mal schön, also bei mir als Zuschauerin, und es einfach mal schön war, diese blöden LMDs als Stellvertreter auch so von Radcliffe, also so von, der mischt sich die ganze Zeit mit seinen scheiß LMDs und die können ja selbst noch nicht mal wirklich was dafür, ins tiefste, persönlichste Leben von diesen Menschen ein und will ihnen vorschreiben, was das bessere Leben ist. Okay. Und das war so schön, deswegen einfach mal sie gegen diese LMDs quasi so erfolgreich kämpfen zu sehen. Mhm. Und dann natürlich auch ein Plan, dann der trotzdem auch wieder nicht nur auf Kampfkraft beruht, sondern halt auch clever ist mit diesem Schlafgas und so. Das war schön. Oh ja, zum Erklären, genau, dass sich da Agents of S.H.I.E.L.D. doch Mühe gibt, so die sozusagen unschuldigen Agenten aus dem Verkehr zu ziehen, ohne dass ihnen was passiert, weil sie ja sonst gezwungen gewesen wären, gegen die zu kämpfen. So fand ich auch sehr schlau gemacht. Ja. Dass da wieder klar wurde, hey, es gibt auch noch andere Menschen in dieser Basis. Genau. Es ist nicht immer nur das Hauptteam, das dort rumläuft. Ja. Das war, und das, ja, fand ich, da haben sie kein großes Ding draus gemacht, das haben sie sehr schön. Und ich fand es auch schön, dass als Fitz und Gemma gegen alle anderen oder gegen die LMDs ein Daisy und Gemma wurde, eben aus mehreren Gründen, wir haben zwei Frauen im Mittelpunkt einer Folge, es ist immer noch selten genug, dass Frauen viel Raum kriegen, Agents of S.H.I.E.L.D. ist eine Ausnahme. Dann zwei halt sehr unterschiedliche Frauen, die wunderbar dann sich kombinieren. Eben mit Gemma als eher wissenschaftlich und Koordinationsperson. Daisy mit dieser Kombination auch als, wie kann ich ein System am besten hacken? Das muss ja nicht immer direkt digital sein. Und dann eben dieser Kampfseite, dieser körperlichen Seite. Und dann eben, weil wir die beiden mal wieder als auch ihre Beziehung weitergesehen haben, weil ich finde, Gemma und Fitz, finde ich, haben wir jetzt immer mal nett wieder zusammen gesehen, hatten immer wieder ihre kleinen Momente, aber Daisy und Gemma zum Beispiel schon lange nicht mehr. Und dass quasi einfach diese Frauenbeziehung hier auch rauskam. Ja, und es war nochmal ein cooler Twist. So. Genau. Das muss ich, dass sie immer irgendwas noch draufsetzen können, aber eben nicht auf eine blöde Art und Weise, dass dann die Paranoia, die da eh schon entstanden ist, wurde so gut inszeniert, weil es dann diesen Rollenwechsel gab. Weil am Anfang gibt, dann siehst du, wie man die Szenen anders liest, weil Gemma und Fitz, wo wir ganz am Anfang der Folge, dann sehen sie ja, sprechen sie mit den vier Leuten, wo sie meinen, sie sind alle LMDs. Und dann Daisy wirkt da dann für unsere Zuschauer auch sofort irgendwie wie so ein bisschen kühler und zurückgehaltener oder irgendwie ernster. Und an einer Stelle habe ich mich dann schon gewundert, als sie nämlich sagt, sie sagt irgendwas zu dem Vorgehen, die Newmans alle zu holen. Ja. Und dann sagt Coulson zu ihr, das ist eine gute Idee. Und dann dachte ich, wenn sie ein LMD wäre, das spielen sie aber sehr aus. Weil wenn der Plan eh von vornherein klar ist, müssen sie jetzt nicht mehr tolle Ideen haben, die LMDs so. Sie haben es ja in... Aha, waren da Jim und... waren da Fitz und Gemma nicht dabei? Nein, da waren sie nicht mehr dabei. Genau, aber da waren die beiden nämlich weg. Ja. Und Daisy und Coulson haben drüber geredet. Genau. Und Daisy hatte dann so, ja, ich werde das so und so machen und so. So... Und Coulson sagte dann, gute Idee und so. Ja. Und dann dachte ich, haben die das nicht? Schon vorgesprochen. Ist nicht klar, was sie machen werden. Ja. Und im Nachhinein fand ich es dann nachvollziehbar. Quasi. Genau, weil sie ja nicht dabei ist. Ja. Aber da merkt man, wie die Perspektive des Zuschauers so zurechtgerückt werden kann, so wie es dann die Macher wollen. Mhm. Weil nachher, wo man dann weiß, okay, Daisy ist es nicht, also ich habe es einfach bemerkt, dass sie dann mit Mac redet, merkst, also dort ist dann klar. Ja. Sie so fragte dann, wieso machen wir das so und so. Also, und Mac, ich muss sagen, bei Mac ist das fast ein bisschen zu übertrieben. Ja. Da hat es vielleicht der Schauspieler ein bisschen fest robotisch, robotermäßig dargestellt. Ja. Aber das war jetzt auch nicht so ein großer Punkt in der Geschichte, aber da dachte ich so, bei dem hätten sie vielleicht noch ein bisschen mehr programmieren müssen. Obwohl Ada an einer Stelle sagt, weil sie ja wissen, was ihre Mission ist, sind sie dann, kann es sein, dass man sie schneller bemerkt, also schneller, wie sagt man, entdeckt kann. Ja, entdeckt, ja. Die, weil sie so zielgerade auf diesen Missionsziele haben, oder wie man auch sagt, während May dann natürlich dann natürlicher gewirkt hat. Und über May und Coulson werden wir ja eh noch mehr reden, aber da haben wir noch vorher gesagt, dass zu May diese Battlestar Galactica-Parallele zu bemerken ist. Ja. Also, wenn man Battlestar Galactica kennt, dort gibt es einfach eine Figur, wo sich nicht sicher ist, ob sie Mensch oder Androidin-Roboter ist und dann damit, und dann halt dann es auch rausfinden, ja, sie ist tatsächlich nicht ein Mensch und dann damit zurechtkommen muss. Und das erinnert an May, die jetzt hier eben wieder wach ist, aber weiß, dass ihre Erinnerungen nicht ihre eigenen sind, dass sie das alles nur eingepflanzt bekommen hat, aber trotzdem das alles so fühlt, als wäre es echt. Und dieser Konflikt, ich würde auch sagen, fand ich sehr, ist in diesem Moment, dass es auch echt ist. Also vielleicht fühlt ein Programm nicht, aber es nimmt wahr und verarbeitet. Genau. Und es ist so programmiert mit Mays Erinnerung und ihren Charaktereigenschaften. Und von daher finde ich, ist es schon wahr. Es, also stimmt. Im Sinne von, es läuft das ab, was in ihr abläuft. Und ich fand es halt toll, diesen Unterschied auch zu sehen, dass sie wirklich auf May programmiert ist halt. Und viel tiefer als die anderen. Ja, genau. Coulson hat zwar dann auch von persönlichen Aspekten erzählt, die halt nur Coulson wissen kann, ja. Aber du merkst, wie es halt bei ihm ist, es viel mehr so zurechtgerichtet, dass er halt eben mit, dass es halt seinem programmierten Ziel zur Unterstützung eher dienen soll, als einfach seinen Charakter auszubilden, während May da wie purer ist, wenn man das sagen kann. Und deswegen wurde auch dieser Schlusspunkt dann erreicht wurde, dass sich May ja opfert und Coulson alles, was sie sagt, wie nicht nachvollziehen kann. Also so habe ich es verstanden, dass er gar nicht versteht, welche Gedankengänge sie da gemacht hat, dass es eben wichtiger ist, diese Emotionen und diese Regrets zu haben, statt in diesem Framework das alles wie aufzugeben. Ja. Und dann ist man ja nicht mehr sich selber und das sind dann sehr philosophische Themen. Aber ich fand das gut, dass sie da so wie an zwei LMDs diesen Konflikt dargestellt haben. Ja. Ja, fand ich auch gut. Und was mir dazu auch eingefallen ist, ist, dass ich halt dachte, als Coulson diesen Arm zeigt, dass er keine, die Narbe nicht mehr spürt und so, dann dachte ich, ja, also ich würde halt Radcliffe sagen, ein ganz grundlegender Fehler, den du machst, ist, Menschen sind nicht nur ihre Hirnströme. Natürlich ist alles im Körper verknüpft mit dem Hirn und unser Hirn macht enorm viele Sachen. Und aber der Körper erinnert auch. Also wenn unsere Haut, Narben, das wirkt sich auf unseren ganzen Organismus aus. Und oder auch das Lymphknotensystem, nicht das Lymphknoten, aber das Lymphsystem, das ist ja erst gerade, ist man da dabei, das zu erforschen, dass ja unter unserer, also eine relativ nicht tiefe Schicht, glaube ich, in unserem Körper, die auch alles miteinander verbindet, dass wo man jetzt plötzlich begreift, warum wir spüren, wenn man unseren Fuß anfasst, warum das eine Auswirkung auf den auf die Hand haben kann oder solche Sachen, wird jetzt langsam, was in quasi traditioneller Medizin im Sinne von Erfahrung weitergeben, ja eh zum Beispiel im Chinesischen schon weitergegeben wurde, wird jetzt langsam auch noch von anderen Wegen her erforscht. Aber also einfach so dieses Wissen darum, es ist komplizierter und der Körper als Ganzes hat einen Anteil an unserem Wesen und an unseren Erfahrungen. Und das ist das eine, das ich Radcliffe gesagt hätte und was er dann da auch mit reingehört ist. Er sagte dann, Life is Perception, also Leben ist Wahrnehmung. Und das ist eine alte oder das ist eine Philosophie des letzten Jahrhunderts. Und wir sind noch nicht wirklich in einer neuen angelangt, würde ich sagen, aber das inzwischen sind die Leute, die sich über sowas Gedanken machen, sind wir stärker da angekommen, wo wir sagen, es ist nicht nur Wahrnehmung, da sind noch mehr Ebenen mit drin. Also das Leben ist nicht einfach so, wie wir es wahrnehmen, weil das war ja teilweise, ging das sehr weit, dass gesagt wurde, quasi eine Tasse ist nicht eine Tasse, weil sie eine Tasse ist, sondern eine Tasse ist eine Tasse, weil wir sie als Tasse wahrnehmen. So, und jetzt kommen zum Beispiel Kulturanthropologen, zum Beispiel wie, das wäre in diesem Fall, meine ich, Bruno Latour. Ich verwechsel immer Lacker und Latour, aber ich glaube, das wäre in diesem Fall Bruno Latour, der sagt, Dinge haben eine eigene Dinglichkeit und sie sind widerständig. Und sie, natürlich ist unsere Wahrnehmung von ihnen sehr wichtig, aber wir können eine Tasse nicht einfach als das wahrnehmen, als dass wir sie wahrnehmen, sondern sie ist eigene Materie, die ihre eigenen Bedingungen mit sich bringt. So. Und deswegen würde ich sagen, dieses Framework ist auch Materie und es ist nicht dasselbe Leben wie ein Leben, das in der Welt stattfindet. Welches jetzt richtiger oder besser oder wahrer oder sowieso ist, das ist nochmal eine andere Frage. Wahrheit ist immer relativ ein sehr schwieriges Thema, aber es ist nicht einfach, Leben ist nur Wahrnehmung. Leben ist auch Materie und Zeit und Raum und Verbindungen zwischen all diesen Elementen. So. Sehr schön gesagt. Genau, da hast du wirklich gute Gedanken dazu gemacht. Muss ich zugeben, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber ich fand es interessant, wie halt Ada und Radcliffe, was dort noch passiert ist. Dass Ada jetzt eigentlich die Hauptbösewichtin ist und Radcliffe eigentlich. Also ich glaube, er wird vielleicht im Framework nochmals auftauchen. Ja. Aber ich bin mir aber noch nicht sicher, dass jetzt, wenn man halt als Körper stirbt, dass man dann dort wirklich sein Bewusstsein speichern kann, weil mit Agnes haben sie das ja jetzt wie gemacht. Stimmt. Dann ist das wohl hier jetzt auch passiert, aber er kann jetzt wie, ist jetzt halt vom Framework wirklich total abhängig. Weil sie hat ja gesagt, ja, eben wenn er sie dann bereut und das Framework ausschalten will, das geht ja gegen ihre Programmierung, also dann schaltet sie seinen Körper aus, damit er das gar nicht mehr rückgängig machen könnte. Oh, ja, also irgendwie so, sorry, das... Ja, nein, auf jeden Fall. Es ist die Frage, wenn er jetzt auch eingeschaltet ist, wird spannend, ob er rebelliert, weil er quasi in so einer, er ist ja nicht mal sediert worden und dann reingebracht worden, sondern quasi so zack, zack, zack. Also es wird spannend, wie er da drin funktionieren wird. Ob sie, das ist ja jetzt dann sowieso eine Frage noch für später, ob sie das richtige Umfeld für ihn gefunden hat, dass er in dieser Situation dann da drin noch bleibt. Oder auch die Frage, kann er innerhalb der Geschichte rebellieren? Weil eben, ich habe jetzt gerade gesagt, Körper ist wichtig. Kann er ohne einen lebendigen Körper noch funktionieren? Aber ich war nicht sicher, sagst du, er stirbt, weil sie ihm die Adern aufschneidet? Ich habe es so verstanden, aber eben sein Bewusstsein. Ich habe kurz überlegt, sie hat es nur gemacht, damit sie ihn da unten andocken kann, aber ich war nicht sicher, weil, wie gesagt, und jetzt, ich weiß, gewisse Leute haben Mühe mit Blut. Ich rede da jetzt für 10 Sekunden oder so. Genau. Eine Warnung. Eine Warnung in den Text. Wenn du willst, dass du stirbst, also dann musst du dir in die andere Richtung schneiden. Und sie hat ihn auch wieder schräg, weil so bleibt die Haut ja. Also gut möglich, dass er irgendwann auch ausblutet, aber ja. Ich glaube, das ist jetzt aber Hollywood-Sprache, weil man es immer so darstellt, dass es dann eigentlich praktischer wäre. Anders ist da wohl dann... Ich bin da irgendwie verwirrt. Ja, sind so Sachen, wo man selber immer denkt, eben, wieso? Und ich glaube, die andere Sache, wo ich da noch dachte, er und Ada reden ja über Gefühle und Sachen und so. Und dann sagt sie, ja, das ist nicht logisch. Und das kommt immer wieder, wenn Roboter über Menschen nachdenken und sagen, dein Verhalten ist gar nicht logisch. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das, was ich jetzt gleich sage, eine etwas ernüchterte Ansicht. Aber ich glaube, wenn du es ganz zurückverfolgst, hat jedes Verhalten eine Erklärung. Also alles ist irgendwo logisch. Also alles in dieser Welt funktioniert aus gewissen Gründen so. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich tappe jetzt auch wieder in so die großen philosophischen Themen von wegen Kausalität und sowas. Aber also wenn man denkt, jemand handelt irrational, dann meint man meistens, sie handeln gegen ihre Interessen. Aber es gibt dann auch wieder Gründe, warum jemand gegen ihre Interessen handelt. Also zum Beispiel, wenn man einfach nicht ins Bett geht, obwohl man müde ist und obwohl man weiß, es ginge einem besser, wenn man morgen noch schlafen würde, dann denkt man, das ist unlogisch, dass die Person das macht. Wenn man genauer hinschauen würde, dann würde man im Körper und in der Lebenssituation und in der psychischen Veranlagung der Person Gründe finden, warum sie nicht ins Bett geht. Also das, Also ich finde immer so, es wird immer so schnell gesagt, ja, menschliche Emotionen und Liebe und so, das lässt sich alles nicht erklären, ist alles unlogisch, um sich irgendwie so dieses letzte Stückchen Magie zu erhalten. Und ich denke immer, naja, es ist, wenn wir alles wahrnehmen könnten, was es gibt, sind wir wieder bei der Wahrnehmung, könnten wir auch alles erklären, ist meine Meinung. Also so, oder zumindest ein bisschen weiter, als das immer in diesen Filmen gesagt wird. So. Ja, es ist dann so ein bisschen so ein schnell, ah, die Roboter checken sich und das, deswegen sind sie Roboter. Und genau. Ja, es ist einmal, da denken die Schreiber, Drehbuchautoren, Autorinnen, machen es sich da wohl einfach. Genau. Oder? Ich meine, es ist einfach hochkomplex, wie Menschen funktionieren, weil so vieles zusammenkommt. Eben, also so viele Eindrücke, so viele Erinnerungen, so viele körperliche Voraussetzungen, so viele kommen zusammen und sorgen dafür, was wir dann machen im nächsten Moment. Und ich meine damit nicht, dass es den freien Willen oder sowas nicht gibt. Ich bin sehr der Meinung, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und auch so, und egal, ob es jetzt am Ende ist, weil die Welt so ist, entscheiden wir in diesem Moment diese Entscheidung, es ist mir scheißegal. Unser Leben, das finde ich, lohnt sich gar nicht darüber nachzudenken. Wir treffen unsere Entscheidungen, müssen Verantwortung dafür übernehmen. Das einfach kurz als Disclaimer. Ja. So, aber das dachte ich einfach wieder so, nee. Also wenn Ada da ein bisschen drüber nachdenkt und ja, aber dann ist halt vielleicht doch wieder die, ich glaube, was man nie unterschätzen darf, ist wirklich die Komplexität und die Detail, die krasse das krasse Detail, in der die Welt zusammengebaut ist. Und dass es enorm schwierig ist, also nur ein LMD, der jetzt zufällig das Darkhold gelesen hat, und also dieses Darkhold ist langsam ein bisschen eine müde Erklärung für alles. Ja, machen Sie es einfach. Also ein einzelner LMD, der jetzt plötzlich checken will, wie alles funktioniert, ich glaube, da wird sie noch lange dran haben. So. Mhm. Also, wenn die Serie so wäre, wie ich sagen würde, so funktioniert es einfach. Aber das ist ja auch quasi das erklärte Ziel jetzt. Das hast du ja auch erwähnt, dass sie jetzt irgendwie auch für sich selbst auch verstehen will, was diese Gefühle und Emotionen sind. Und ich würde sagen, dass sie da durchaus irgendwie noch mehr dahinter kommen kann. Das scheint jetzt ihr Ziel zu sein, ja. Einerseits hat sie ihre Programmierung, sie muss den Framework beschützen, aber dann diese persönliche Ebene, wo wir gesehen haben, dass in den vorigen Episoden wie so Momente waren, wo Ada eben sich über bestimmte Sachen gewundert hat oder sich interessiert, dass sie da jetzt wieder das Gefühl hat, das will ich jetzt auch noch selber an mir erweitern. Also ganz genau checke ich es noch nicht, wie sie sich das vorstellt und wieso jetzt auch da der Russe, der Superior, da mit reinspielt, weil er ist jetzt halt so, er ist nicht, er ist von einem menschlichen Gehirn gesteuerter LMD. Ja, LMD. Ich meine. Was heißt da eigentlich LMD? Live Model Decoy, okay, glaube ich. Okay. Bei Bendis ist es. Wie heißt Decoy? Ja. Scheiße, was heißt. Sorry. Ich glaube. Decoy ist schon wieder. Ich hab leider keine Übersetzung, sondern nur. Ich bin auch gerade am Schauen. Nur also eine ganz kleine. Ich weiß im Kopf, was es etwa bedeutet, ja, soll, genau, aber dann auf Deutsch. Wie. Aber ich kann es auch nachschauen. Ah, Lockvogel, Köder. Ach so. Täuschkörper. Täuschkörper. Ah, Decoy Flare. Ja. Ist ein Täuschkörper. Und LMD, also ich glaube so live. Vielleicht Lockvogel, ja. Weil vielleicht ist es, also jetzt, das sagt Leo, oder? Aber zum Teil ist der Lockvogel auch das Sinn, das tut so, als wäre es etwas, was es nicht ist. Ja. Vielleicht heißt es genau. Auch noch mehr das. Also ich meine, der ursprüngliche Grund für Ada und so war ja, dass sie ja bei bestimmten Situationen dann eben für echte Menschen einstehen soll, damit die echten Menschen außer Gefahr sind und irgendwelche Schusswunden dann ihr passieren und nicht den biologischen Menschen. Immer noch besser als Drohnen. Ja. Also okay, hier geht's mir. Also ja, hier ist es wie. Die Opfer sind dann diese LMDs statt die echten Menschen. Genau. Dass man zum Beispiel eben den Präsidenten, Präsidentin mit so einer Figur irgendwo zu einer Rede schickt. Und wenn ein Attentat passiert, stirbt nicht die echte Person. Aber und das dann ist fragt ja man sich noch, warum die warum die LMDs in Battlestar Galactica fanden, dass es keine Menschen mehr braucht. Also. Eben das wird dann eben diese Roboter-Revolutionen, die dann da passieren, da wird es dann gefährlich, genau, dass sie das dann nicht wollen, dass sie hier aufgeopfert werden. Mhm. Also bei Battlestar Galactica waren sie ja früher, die Cylons waren wie die Sklaven. Genau. Also hier ist es ähnlich, genau. Also noch kurz vorhin eben das mit Ada und Radcliffe, da hatte ich einen Punkt und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Von wegen, dass ja Radcliffe erzählt ihm, ja, Framework ist ja so super, da braucht man den Körper nicht mehr und so. Aber wo sie ihm ja dann die Adern durchschneidet, ist er natürlich nicht begeistert, weil du kannst das zwar erzählen, aber wenn es dann drauf ankommt, willst du natürlich nicht deinen Körper verlieren. Oder so auf diese Art, das hat er sicher nicht toll gefunden. Wie man so schön sagt auf Englisch, he had it coming. Ja, also, genau. Das hast du er musste gemerkt, seine hat? Eigenen, wie sagt man, seine eigenen Lehren schlucken. Ja, besonders weil sie ja dann nach Robotologik also, hat es für sie ja Sinn gemacht. Ja, so, ich habe das auch, als sie überhaupt so angefangen hat mit ihm zu reden, habe ich gedacht, ja, mein Lieber, deine Zeit ist gekommen. Genau. Der ist so doof manchmal. Ja, also, wenn du einem Roboter erzählst, dass dein Mensch, dein biologischer Körper eigentlich nicht wichtig ist, dann musst dich nicht überraschen, dass sie dich dann einfach, oh ja, dann können wir den ja wegwerfen und du bist nur noch als Bewusstsein dort drin, weil das ist ja anscheinend so toll. Also ich hoffe, dass man ihn in den nächsten Folgen im Framework wieder sieht. Mhm. Also so habe ich es verstanden, dass wohl sein Bewusstsein schon dort noch existiert. Ich kann mir dann vorstellen, dass vielleicht seine Redemption Arc, also wie er das wieder gut machen kann, dass wenn sie dann das Framework zerstören muss, sich dann halt auch dabei opfert. Das wäre also, aber dann schon der zweite Redemption Arc, den er kriegt. Das stimmt, ja, er hat ja das schon fände ich. Also wenn er stirbt dabei, okay. Ja, ich glaube, da sind sie dann fertig. Ich hätte lieber einen Redemption Arc, also sie braucht nicht wirklich einen, aber einen für Ada. Stimmt. Also weil Ada finde ich, also sie macht halt, was sie macht, was sie ist. Und ich glaube, wenn sie mit wem anders als Radcliffe zu tun hätte, dann wäre es auch anders. Vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit für Fitz, irgendwie wieder runterzukommen von diesem ich bin schuld an allem, weil das war auch wieder so, dass ich, also ich bin froh, dass das nicht der echte Fitz gesagt hat. Mhm. Und auch, ich verstehe, dass Gemma sagt, ja, bist du, weil das ist was anderes. So. Weil in dieser Situation denkst du halt echt, also wenn du in so scheiß Situationen dann bist, ist es schön, wenn jemand sagt, ich bin schuld. Und dann kann man auch sagen, ja, aber sie, also dass man dann in die Situation kommt, dass du mit der Person, die du liebst, dann schon wieder in so einer scheiß Situation bist, wo nicht klar ist, bin ich's, ist es die andere, bringen wir uns jetzt dann gleich gegenseitig um. Dass sie das gesagt hat, ja, du bist schuld, fand ich nicht so schlimm. Aber mich hat genervt, dass er das schon wieder gesagt hat. Und dann dachte ich, naja, also es passieren ständig irgendwelche Dinge. Und es ist jetzt nicht eine große Überraschung, dass jemand mit Fitzes Beruf, also mit dem Beruf von Fitz, dann diesen Roboter weiterbaut. Es war halt nicht okay, dass er mit niemandem drüber geredet hat. Ja, das ist vor allem nicht. Und dass da halt dann Radcliffe also halt das Darkhold, das, ich bin nicht sicher. Mein Radcliffe hat ja eh so seine Anlage, also seine Vergangenheit, wo er da die Grenzen der Wissenschaft immer pushen wollte. Und, aber dann das Darkhold war ja dann so ein riesiger Faktor. Ja. Da liegt auch sehr viel Schuld dran, dass dieses Buch einem auch dazu verführt, dass es halt ein magisches Buch ist. Und bei Fitz wissen wir ja auch inzwischen die Erklärung, dass er halt mit Radcliffe dieses Vater Sohn-Beziehung halt irgendwie daran angeknüpft wurde. Das heißt, es ist nachvollziehbar, warum Fitz gemacht hat, was er gemacht hat. Und ich finde, es jetzt ist nicht die Schuld des Jahrhunderts oder so. Nein, eben. Da haben wir eine andere Figur, die vielleicht mal wieder irgendwie dafür, die davon eine Geschichte erzählen kann, aber zu der kommen wir gleich noch. So, also deswegen war ich froh, dass das nicht der echte Fitz war, weil das fand ich nervig und ich glaube, ich hatte irgendeinen Punkt damit, den ich aber irgendwie aus den Augen verloren habe. Also eben das Verständnis, wer hat das eigentlich hier alles in die Wege geleitet? Genau, nee, ich weiß wieder, wo ich war, weil ich sagen wollte, dass, wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, dass Ada mit Fitz mehr zu tun gehabt hätte, oder vielleicht auch in Zukunft vielleicht mit ihm zusammenarbeitet, wer weiß, das könnte ja vielleicht eine coole Sache werden. Das kann auch positiv dienen, also oder Effekte haben, so eine Technologie. Ja. Meinst du so, ja? Also in so, den richtigen Händen. Genau. Also ich meine, das, also noch, deswegen fände ich es cool, wenn Ada einen Redemption Arc kriegt und sage gleichzeitig, sie braucht ja nicht unbedingt einen. Also ich glaube. Okay. Also irgendwie, weil, wovon soll sie sich redeemen? Ja, also einerseits ist ja wie die Programmierung von Radcliffe, der vieles ausmacht, wo sie eigentlich für sich alleine nicht die Schuld trägt. Aber sie, also die Schlussszene mit dem Superior, ja, habe ich dann schon, also hat schon sehr stark ausgestrahlt, das ist jetzt die neue Bösewichtin, also die wirklich die große neue Hauptgegnerin. Und jetzt hat sie sich hier einen hübschen Assistenten gebaut. Ich fand das so lustig, weil er so oben ohne und man sieht sie ja dann auch eher elegant und hübsch gekleidet und so, aber sie war die Kontrolle hat, die ihn manipuliert hat. Mhm. Und er ist dann wie eine tiefere Position, sie hat die Kontrolle. Er muss sich hier unterwerfen. Unterwerfen, ja. Also ich fand das optisch und so die Atmosphäre, fand ich halt dann, dass sie da schon sehr stark auf die oh, böse, böse, böse Knöpfe gedrückt haben. Aber wer weiß, dass Agents of S.H.I.E.L.D. ist auch, die können da auch schnell mit Figuren wieder spielen. Aber ich glaube, ihre Quest, ihren Weg zu, hey, ich will das mit den Emotionen, sie sagte ganz am Schluss, bis ich diese Emotionen auch habe, oder? Habe ich das? Mhm. Du darfst wieder fühlen, bis ich, wenn ich auch das wieder das auch fühlen. Also ich glaube, das ist sehr ein starkes Ziel, das sie jetzt hier sich selber entwickelt hat, durch diese Erfahrungen, dass da vielleicht doch zu einem bestimmten Grad ein Bewusstsein also eigentlich wirklich besteht. Auch wenn es vielleicht durchaus ein sympathisches also sagt man ja empathisch, nein, doch schon sympathisch. Ich meine, natürlich willst du vielleicht als ein Wesen Gefühle kennenlernen, das kann man ja nachvollziehen, aber dass sie jetzt halt die Mittel dann dafür böse sind. Ich glaube, sie wird es auch kennenlernen, weil sie von Anfang an gelernt hat, dass Menschen, die fühlen, über sie gestellt werden. Also das war echt das, was ich Radcliffe und dann auch Fitz eigentlich, glaube ich, von Anfang an vorgeworfen habe, dass sie ihr deutlich gemacht haben, du bist nicht so viel wert wie ein Mensch. Stimmt, die Szenen gab es durchaus häufiger, ja, da hast du recht. Und quasi, und ich finde jetzt gar nicht, dass man Ada wie ein Mensch hätte behandeln müssen, aber man hätte einfach, also so, das ist auch ein schwieriges Thema, aber quasi Respekt haben vor den Dingen und Dinge meine ich jetzt einfach alles in der Welt. Also und auch einem Roboter, also quasi, ich finde, es wurde für ihr von Anfang an deutlich gemacht, dass sie nicht so viel wert ist. Ja. Oder dass sie auch einfach, ich finde, Radcliffe hat sie auch so ein bisschen als selbstverständlich betrachtet. Mhm. Und, und das ist ja auch, wir sind durchaus in der Lage, Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen und sie sehr zu heiligen. Das kann man sehen, wie manche Leute mit ihren Autos umgehen. Das kann man daran sehen, wie Schmuck behandelt wird. Essen ist manchmal auch sehr kostbar, wenn die Leute clever genug sind. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur Menschen wertschätzen. So. Mhm, und deswegen hätte man auch Ada entsprechend nochmal anders behandeln können. So. Wollen wir zum Framework, zu dem, was wir am Schluss in dieser Montage... Ich glaube, ich sage noch eine letzte zwei letzte Sachen. Uns ist die Frau wieder begegnet, die angeleitet wurde von May, also die junge Agentin. Die kam jetzt wieder. Wir am Anfang der Staffel ist die uns schon ein paar Mal aufgefallen und die ist jetzt mal wieder vorgekommen. Mhm. Fand ich cool. Und ich fand es sehr schön, dass sie wieder geflogen sind. Das war eine schöne Szene. Dass das wieder eher ihre Basis ist, weil die andere ist ja Zweck. Genau. Das ist quasi so, zwar nur im Kleinen, aber wir fliegen wieder. So. Und das fand ich echt schön. Sie haben vorher schon auch dieses Flugzeug benutzt, aber so als zwischendrin in der Mission. Aber jetzt war es so quasi, das Flugzeug rettet uns. Ja. Alle sind drin. Also ich glaube, sie haben ja auch noch versucht, nicht die Leichname, sondern die Bewusstlosen auch noch irgendwie zu holen. Oder einfach wegzutragen, also einfach, damit sie nicht in Gefahr sind, aber da bin ich nicht sicher. Ja, bin ich auch nicht sicher, aber dann dachte ich, okay, vielleicht haben sie einfach ins Flugzeug geholt und jetzt quasi rettet sie noch dieses Flugzeug und sie fliegen davon und man sieht auch das Flugzeug als Ganzes wieder. Ich meine, da wo Coulson und Mac und der dann stirbt und Maze da aufgebrochen sind, sind sie auch geflogen und wir haben nicht das Flugzeug gesehen. Stimmt, und das war auch kleiner, glaube ich. Das genau. Also es ist schon immer speziell, wenn man es mal wieder in voller Größe dann auch sieht. Mhm. Das fand ich cool, die beiden Sachen. Und dann können wir jetzt gerne über das Framework und was wir da gesehen haben reden. Das wird etwas spekulativer, weil wer weiß, was jetzt genau gemeint ist. Genau. Und was passieren wird. Aber zuerst vielleicht einfach unsere Reaktionen. Es war so lustig. Besonders vielleicht zum allerersten. Also erstens möchte ich festhalten, dass du und ich das prophezeit haben. Dass sie wir werden Ward nicht so schnell los. Die sind nicht so blöd und geben Ward auf. Mhm. Das war so, ich dachte so, warte, was war mein Gedankenprozess? Sie wachte da auf und dann so, ja, dann dachte ich irgendwie schon, dann stand da ja Boyfriend und dann dachte ich so, hä? Haben sie jetzt echt den Schauspieler von Lincoln wieder ausgegraben? Weil, einfach weil der so tot war, also weil das so, also, ich weiß auch nicht, ich habe es irgendwie nicht erwartet und dann aber schon und dann kam sie rein und dachte ich, hey krass, da liegt jetzt wirklich einer im Bett, okay. Und mein Boyfriend hätte ja auch immer noch ein Witz sein können oder eine Anspielung oder irgend sowas. Und dann hat sie Lincoln gesagt und dachte ich so, krass, okay, ja, dann haben sie den vielleicht doch wieder geholt. Gleichzeitig dachte ich so bei Boyfriend, als das da so stand, dann dachte ich so, ach, die ganzen Skyward-Shipper und Shipperinnen, die das immer noch gut finden, wissen schon, wen sie nehmen würden. Und dann geht sie da rein und dann dieses Foto und ich dachte, nein. Wie witzig. Also es wäre, ich hoffe so sehr, dass er wieder da ist, ja. Also ich hoffe es so. Also es ist schon klar. Es ist so lustig. Ah, hast du schon geguckt? Also der Schauspieler ist wieder zurück, ja. Es gibt ein Video, wo sie extra gemacht haben. Das ist so witzig. Oh. Ja, also, der freut sich. Egal, ich finde ab jetzt, auch wenn er als Figur nicht mehr auftaucht, sollte er in jeder Staffel, also weißt du, auch wenn er irgendwann mal keinen Auftritt mehr, er sollte in jeder Staffel irgendwann einfach auftauchen. Also entweder ein Cameo, so irgendeine Person läuft hinten durchs Bild und du denkst so, was? Oder ein Foto oder irgendetwas. So lustig. Also ich finde das so witzig. Oh, oh Gott. Ich finde es immer interessant, wie die Reaktionen dann doch verschieden sein können. Da gibt es hier eben die Skyward-Shippers, die sind natürlich, oh mein Gott, zum Ausflippen. Und da gibt es aber die diese Shippers nervig finden. Yeah. Die sind dann extrem nicht begeistert. Und dann einfach ein paar sind auch einfach, finden es halt, also du findest es jetzt eben lustig, andere finden, habe ich jetzt halt gelesen, die einfach so, him again? Are you kidding me? Und so. Nein, das ist mega witzig. Ja, es ist wohl halt welche. Ja. Du hast eher ein Wort, ja, no, also weißt du, es ist vollkommen okay. Es gibt halt Leute, wo ihn dann halt als Bösewicht dann wie, okay, wir haben ihn jetzt gesehen, ist jetzt gut, wir können jetzt mal weitermachen. Yeah. Was sie ja auch gemacht haben. Ja. Aber jetzt haben sie halt die erste Chance genommen und ihn wieder zurück. Aber ich finde, das macht durchaus Sinn, weil zuerst, ich dachte auch, Lincoln würde eigentlich am sinnvollsten sein und dann könnte man eine Storyline draus machen, dass dann Daisy sich in diesem Framework doch wohlfühlt, weil sie ihren toten Freund wieder hat. Aber natürlich macht es noch mehr Spaß, wenn es Ward ist und dann die ganze Welt durch das noch komischer und absurder ist. Und dann Daisy gibt es dann keine Frage, dass sie im Framework bleiben möchte, sondern das wird dann zu sehr interessanten Szenen führen, das sehe ich jetzt schon. Ich glaube, das war ja auch am Anfang, denkt man halt noch, wir kommen jetzt in eine Welt, in der alles irgendwie so angenehm ist. Mhm. So. Und deswegen dachte ich, wir erwarten jetzt etwas, was sie auch positiv findet. Aber dann ist das erste mit Ward, wo man dann so denkt, okay. Und dann merkt man ja bei jeder Szene, die man sieht, nee, irgendwie ist das komisch. Also es ist nicht so, also weil bei May, das hat ja Sinn gemacht. Sie muss gegen irgendwas ankämpfen, das ist May, wie wir sie kennen, oder? Und auch das mit dem Mädchen hat irgendwie eingeleuchtet. Ich habe zwar damals gesagt, ich glaube nicht, dass sie das lange akzeptiert, aber trotzdem, das hat, war noch nahe genug dran für mich, dass sie ihn gemacht hat. Aber das sind jetzt lauter Sachen und ich glaube, das ist auch die Absicht, wo wir so denken, hä? Und danach das mit Hydra und dann also irgendwas ist komisch in dieser Welt. Genau. Ja, das, da wird's, also bei Mac sieht es auch noch gut aus. Er hat ja ein Velo von seiner Tochter, die jetzt wohl noch trotzdem lebt. Aber dann fängt es an, Coulson als Lehrer, okay, aber Anti-Inhuman-Propaganda, obwohl zuerst dachte ich noch, vielleicht ist es eine philosophische Frage. Ja, also dachte ich auch. Aber dann geht es ja weiter und wir sehen, dass Hydra anscheinend S.H.I.E.L.D. wirklich jetzt offiziell übernommen hat und May sieht auch zufrieden aus und einfach so, hä? Und dann natürlich Fitz und Gemma. Gemma sei tot. Fitz ist nicht ein S.H.I.E.L.D. oder Hydra, obwohl das wissen wir nicht, aber er ist wie so ein reicher Typ, der mit einer anderen Frau unterwegs ist. Und da wissen wir ja noch nicht, wer es ist. Ich habe Theorien gelesen, dass es vielleicht Ada ist, aber ich glaube, dann hätten sie es auch gerade sofort zeigen können, weil die Schauspieler haben sie ja schon. Ja. Ich glaube eher, dass sie dann wie noch eine Schauspielerin finden müssen, die das übernimmt. Aber da sieht man, das kann nicht sein. Die ideale Welt für Fitz kann doch nicht ohne Gemma existieren. Und May, wie, dass, sie, dass May halt gerne in einer Organisation tätig ist, okay, aber nicht Hydra natürlich. Und dann natürlich eben das mit Daisy und Ward, dass da wohl eben wie Ada mit dem Darkhold das alles programmiert hat, dass sie das vielleicht nicht versteht, dass das eigentlich doch nicht die perfekte Welt für diese Charaktere ist, weil sie einfach bestimmt, also dass vielleicht doch bestimmte Parameter wie vorgegeben sind oder damit alle in dieser Welt wie zusammen reinpassen, aber trotzdem ihre Regrets, ihre das, was sie bereuen, gelöscht wird, dass dann da die Auswirkungen dann doch eigentlich nicht so toll sind und sie eigentlich in einer persönlichen Hölle leben, aber es nicht bemerken. Weil das vielleicht, also vielleicht ist es einfacher, die Figuren in einer nicht, also aus der figurenpersönlichen Sicht nicht positiven Welt leben zu lassen, die aber vorgaukelt, das wäre alles in Ordnung. Weil Hydra war ja nicht Offenheit. Also da ist es dann Offenheit. Aber so quasi so, also so im Sinne von, du bist in einer Fake-Welt und weißt nicht, dass du in einer Fake-Welt bist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es saumäßig schwierig wäre, eine Welt herzustellen, in denen wirklich, also, weil es das nicht gibt. Die Welt, ich glaube, ich bin das sehr irgendwie davon überzeugt, dass Menschen, oh Gott, das ist so schwierig. Also ich sage jetzt mehrere Dinge dazu. Ich glaube im Endeffekt, Menschen fühlen sich in der Welt am wohlsten, in der wir sind. Es ist, wie ich schon vorher gesagt habe, viel zu komplex, um genau zu wissen, was sich alles ändern müsste, damit sich irgendwie echter, besser, schöner anfühlen würde. So, das gesagt, wenn in unserer Welt endlich gewisse Sachen besser würden, wenn wir endlich richtig gegen Armut vorgehen würden und all diese Punkte, die damit zusammenhängen, dann wird es vielen Leuten besser gehen. Also ich sage nicht, dass die Welt so wie sie ist, richtig ist, aber so von wegen für jede einzelne Person individuell zu wissen, wo muss ich drehen, an welchen Schaltern, damit das perfekte Glück ist, oder besser gesagt die perfekte Zufriedenheit. Ich glaube, das ist so schwierig, dass vielleicht einfacher ist, eine komische, andere Welt zu machen. Aber ich weiß nicht, ob verhebt, was ich gerade sage. Na, ich glaube, dieser Punkt hat ja auch May, also LMD May gemacht. Dich deswegen im Framework leben oder nicht? Oder ist das jetzt, geht es nicht in diese Richtung? Ja, also bei LMD May hat ja auch dann am Ende gesagt, ich habe mich entschieden. So. Und ich glaube, dass du diese Welt, wo wir uns entscheiden können, quasi nicht faken kannst. Und deswegen hätte es gar nicht funktioniert, eine Welt zu kreieren, in denen wir als Zuschauerin auch sagen würden, oh ja, das ist wirklich alles irgendwie, ach, wäre die Welt von Agents of S.H.I.E.L.D. doch nur so, dann ging es unseren Lieben allen besser, weil wir wollen ja auch, dass es ihnen gut geht. Weil das nie eine Welt sein könnte, in der sie wirklich ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Mhm. Eben weil der Mensch ist nicht nur seine Hirnströme, aber in diesem Framework sind es nur, ist es nur das. Der ganze Körper fehlt. Und deswegen ist es einfacher, eine komplett irgendwie schräge Fake-Welt zu machen, die in manchen Punkten ganz eindeutig komisch ist, aber sie merken es vielleicht nicht, dass sie komisch ist. Also irgendwie so. Ja. Und eben, es wird ja kontrolliert von Ada, also genau. Die macht. Mhm. Es wird auch gesagt, dass sie es immer wieder neu starten musste, zumindest nach diesen Regrets, die man bereinigen muss, wieder das alles anzupassen. Mhm. Eben das so ein, eben für sie ist das einfach, ich muss das jetzt einfach machen, aber wir als Menschen wissen, das geht nicht. Das macht, schlussendlich macht es eben doch keinen Sinn, dass man das. Also nur ein Regret ist also ja ziemlich eben, wenig. Oder, ja, es ist. Genau, man ist dann eh komplexer und. Ich meine, bei Coulson, wenn man das als Beispiel nimmt, eben von wegen, ja, dass er S.H.I.E.L.D. Da bei S.H.I.E.L.D. Dazugekommen ist, als Zivilist wäre er vielleicht glücklicher und dann könnte man so verstehen, dass er, weil er bei S.H.I.E.L.D. nicht dabei war, ist deswegen Hydra an die Macht gekommen und deswegen so dieser Welt Hydra an der Macht, dass dann diese Verbindung, welche Auswirkungen dann entstehen, dass eben doch nicht das ist, was sie wollen. Und deswegen einfach so sagen, okay, jetzt haben wir das bereinigt, jetzt ist er nicht bei S.H.I.E.L.D., ist Zivilist, also ist für ihn ja jetzt alles super. Und so, nein, das will ich, Coulson möchte das natürlich nicht, dass dann die Welt so aussieht. Aber wenn wir von da ausgegangen wären, dass er quasi nicht zu S.H.I.E.L.D. geht und dann hat sich alles andere entwickelt, ja, das wird sehr gut erklären. Und, also unter anderem, und, ja. Genau, und dann wissen sie gar nicht, dass die Welt auch eben anders sein könnte. Das meinte ich mit einer Fake-Welt, die nicht gut ist oder die schon woanders entstanden ist, ja. Ja, und es ist auch einfach wieder so dieses Bedauern, also es ist so kompliziert. Ich dachte es auch bei Fitz wegen dem Heiraten. Ich dachte, das ist so ungerecht. Wir wissen nicht, was er alles zu diesem Thema gedacht hat. Und ich glaube nicht, dass er nur sich nicht getraut hat bisher oder sonst was. Ich denke, dass da Motivation und Beweggründe sind immer, es gibt immer ganz viele Sachen zu einer Sache zu sagen. Und eben, wenn wir etwas bedauern, dass wir es nicht gemacht haben, ich finde, das Schwierige ist oft, dass es eben keine ganz eindeutigen Sachen gibt. Also, dass wir nicht ganz eindeutig sagen können, es war die falsche Entscheidung, weil gewisse positive Dinge sind auch damit verbunden gewesen oder es war nicht anders möglich in der Situation oder so. Und ich finde schon, dass wir Dinge bedauern können, aber es ist immer komplizierter als das. Und deswegen fand ich das schon wieder albern mit diesem einen One Regret, der dann alles entscheidet. Und dachte, ja, genau. Mhm. So. Aber das muss natürlich eine Serie wie Agents of S.H.I.E.L.D. kann ja nicht. Also, das ist Radcliffe, das denkt sowieso. Der Typ ist ja jetzt nicht der hellste unbedingt. Genau, und es ist natürlich auch einfacher. Und es muss ja auch immer noch Wege geben, wie man das alles dann eben zum Einstürzen bringen kann. Ja, aber das war so witzig. Also, so gut. Also jetzt wegen Wort meinst du? Ja. Also ich fand die Reaktion im Internet toll. Ich war noch nicht, genau. Ja, ist nicht so schlimm. Aber ich selber war dann auch, also ich finde es jetzt auch wird sicher spannend, aber meine erste Reaktion war eher so, nein, jetzt ist er schon wieder da und Daisy und Walt als Pärchen. Ja, das fand ich auch nicht cool. Also das fand ich fand's echt witzig, dass er auftaucht. Aber ich dachte auch kurz so noch, vielleicht ein ehemaliger Boyfriend. So, also weißt du, so ich dachte, vielleicht ist er gestorben und sie ist jetzt mit Lincoln zusammen oder so. Also, weil ich dachte so, hä? Also was? Also, ja. Also mit der Sache, dass die zusammen sind, bin ich jetzt auch eher mal vorsichtig. So, was es für mich okay macht, ist, dass ich weiß, dass Daisy nicht, also dass sie quasi als sich selbst da drin ist. Genau. So, das ist schon mal besser, als dass wir eine Daisy sehen müssen, die mit ihm zusammen ist. Und ich bin jetzt einfach mal vorsichtig, aber ich fand nur den Umstand witzig, dass sie reingebracht haben. Aber nicht unbedingt in welcher Situation. Also, Ja, ich fand es auch ein bisschen schräg. Ich dachte, wie haben wir jetzt, wie wollt ihr das bitte erklären? Ja, und wie wird sie reagieren? Weil es ist ja immer eine virtuelle Welt, da muss sie sich ja nicht unbedingt an die Regeln halten. Sie könnte ja jetzt einfach sagen, hey, oh, what the fuck, ich will nicht mit dir zusammen sein, ich gehe jetzt gerade. Und er ist dann einfach verwirrt, weiß ich noch nicht, wie sie das dann... Und ich hoffe sehr, dass sie daran denken, dass es den Wort, der... ich wollte gerade Spoiler für die erste Staffel sagen. dass es den Wort der ersten Staffel nie gab. Gibt's nicht. Das ist das tolle, schlimme, was uns diese Serie angetan hat. Den gibt's nicht. Sie kann nicht mit dem Wort der ersten Staffel zusammen sein. Den gab's nie. Der war gestellt, ja. Ja, eben weil in dieser Welt die Hydra anscheinend eine öffentliche Machtorganisation ist, dann ist es vielleicht so, dass sie beide wirklich einfach Agenten sind, wofür Hydra, weil eben Agents of Hydra heißt sie am Schluss, dass es dann so erklärt wird, dass es halt kein Geheimnis ist, kein Problem, sie arbeiten für Hydra und Inhumans sind schlecht. Und dass eben eigentlich alles wie auf den Kopf gedreht wird. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, die hoffentlich im Framework stattfinden wird. Vielleicht mit Jojo ein bisschen noch, dass sie quasi die Verantwortung oben außerhalb hat. Ja, weil die ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Genau, und die kommt jetzt, aber sie kam jetzt am Ende und es war deutlich, dass sie jetzt da ist. Ja, zum Helfen, genau. Cool. Das Problem ist jetzt, dass eben eine Pause ist. Ja. Ich habe es nachgelesen, ganz genau, am 4. April kommen wieder. Okay, einen Tag nach meinem Geburtstag. Oh, cool. und deswegen geht es jetzt halt 6 Wochen. Das ist jetzt bei Agents of S.H.I.E.L.D. leider öfters der Fall, dass sie diese langen Pausen haben. Aber dafür haben wir jetzt wirklich ich sag's mal, einfach krasses wie so Zwischenfinale gehabt. Also das war schön. Wirklich, wirklich eine sehr spannende, super gemachte Folge. Hat Spaß gemacht. Genau. Und ja, viele Emotionen, viele Emotionen. Und damit schließen wir jetzt auch. Genau. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Serieschauen. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ist es 11 oder 4? Ja, ich glaube, Ihr Lieben, wir probieren was Neues. Und zwar machen wir eine Rubrik. Was hast du die letzte Woche so gelesen, geschaut, gehört? In meinem Fall ganz oft. Was hat dir Freude gemacht? Und dann fangen wir auch direkt mal an. Nuria, was hast du so gemacht die letzte Woche in Popkultur? Ich habe einen Film im Kino gesehen und ein Videogame gespielt. Zuerst zum Film. Ich habe John Wick Chapter 2 im Kino gesehen. Ja. Und ich fand den ersten schon recht cool, weil so die Optik und hat Action und so einfach so diese Neo-Noir-Ästhetik. Aber es ist halt, jetzt auch der zweite Film hat auch diese Ästhetik jetzt noch verfeinert. Das ist halt wirklich echt tolle Bilder, tolle Settings dabei. Also solche Sachen liebe ich dann. Aber es ist schon ein Gemetzelfilm, weil eben Keanu Reeves spielt einen Auftragskiller, der halt extrem gut ist, der beste aller Zeiten. Und da werden dann halt einfach in Massen Leute niedergeschossen. Das kann man auch als Negativpunkt sehen, eben auch wie ob Waffen verherrlicht werden und so weiter. Weil ich einfach so die Prämisse vom ersten Film fand ich so speziell, dass er auf eine Rache-Tour geht, weil sein Hund getötet wurde. Das macht dann diese Franchise auch wie so ein bisschen palpig. Und es ist auch innerhalb dieser Welt, in der sie spielt, gibt so ganz spezielle Sachen. Ein Hotel, wo nur Auftragskiller, das nur Auftragskiller besuchen, wo andere Regeln gelten. Und so. Also es ist wie so ein Pulp-Novel, ein bisschen... sagt man Schundroman oder so. Aber es ist einfach auch ein bisschen schräg. Genau, schräg. So. Genau, es ist zwar sehr brutal und so, aber es spielt wie so eine Alternativrealität. Und dann hat es noch diesen Komponenten mit dem Hund, weil im zweiten Film kommt dann auch ein Hund vor. Und da habe ich nochmal gehört, dass der Film für Frauen wie geeigneter ist, weil es so eine emotionale Komponente drin hat mit dem Charakter, der seine Frau verloren hat. Und dann eben dieser Hund ist noch das Letzte, wo von der Frau übrig ist und so Sachen. Also ich bin wie so, ich verstehe die Kritikpunkte wegen Gewaltdarstellung und Waffenverherrlichung oder Fetischisierung, kann man schon sagen. Aber gleichzeitig finde ich auch immer auf optischer Inszenierung, auf der Ebene, wie mit dem Charakter umgegangen wird und so diese Pulp-Elemente finde ich aber wieder sehr toll. Deswegen, man muss sich einfach darauf einstellen. Es gibt viele Schießereien und Kopfschüsse und Kämpfe und so. Deswegen ist es sicher nicht für jeden etwas. Aber ich habe diesen Film jetzt gesehen und habe mich halt doch darauf gefreut. Aber dieses Gemetzel ist in beiden Filmen gleich. Ja, ist etwa... Ja. Das ist genau auf der gleichen Stufe. Ja. Mhm. Aber ich musste schon öfters wegschauen. Ich meine, es gibt jetzt nicht Dinge, dass jetzt voll Folter-Szenen kommen oder so, aber halt, geht einmal sehr schnell, aber es hört sich mir krass, aber es kommen viele Kopfschüsse vor, Leute, die erstochen werden. Aber sehr, ja. Also ich habe den Trailer gesehen, auch vom ersten, ich hatte das Gefühl, es ist halt eine sehr schön choreografierte. Ja. Angelegenheit. Und teilweise werden Morde ja dann so sehr stilisiert, dass du quasi nicht mehr den Mord an sich spürst. Das kommt sicher die meiste Zeit so vor, ja, weil wenn es dann in schneller Abfolge passiert, jetzt eher, genau, ich habe schon fast so Metzler eine, also wie sagt man immer, poetisch, dass es schon fast wie so eine Symphonie dargestellt wird, als ein Tanz, weil er eben so krasse Moves hat und dann durch die Wand schießt und genau trifft und dann, also es kommt wirklich so, also er ist wie eine Superheldenfigur dann eigentlich und eben mit der Bildsprache, mit der Ästhetik, das dann irgendwie so in Clubs und mit Neofarben und dann im zweiten Film, Chapter 2, ist es eben auch im Museum oft, gibt es Szenen. Und dann wird es eh noch so theatralisch aufgebaut und so. Man merkt schon, der Film ist jetzt nicht, der nimmt das nicht alles extrem ernst. Ist halt sehr stylistisch, hat da so seine Stärken. Aber es stimmt, also es ist nicht so nah. Aber ab und zu gibt es so Stellen, die ein bisschen, wo man schon sich so zusammenzieht. Das stimmt schon, ja. Aber es ist jetzt sicher ein Film, der dir die moralischen Auswirkungen von einem Mord herbringen will. Das schon. Ja, und ich, also es gibt ja Filme, da ist, das ist einfach schlimm. Also wenn jemand umgebracht wird und das haut rein und dann gibt es Actionfilme oder so, wo irgendwie Häuser explodieren und Leute darunter begraben werden, dir ist es irgendwie egal, weil es sowieso direkt weitergeht und die Verfolgungsjagd ist wichtiger oder so. Genau, und da ist es eben, es gibt Filme, wo ein Schuss ist der größte Schock, das nimmt dich total mit und hier ist es dann das Gegenteil. Genau, und dann finde ich, gibt es auch noch so Filme, die sind so dazwischen, weil du sagst jetzt, dieser Film nimmt sich jetzt auch selbst nicht so mega ernst. Und dann finde ich, gibt es zum Beispiel so einen Film wie Drive, der ich sagen würde, es ist etwas lange her, aber der ja auch sehr, sehr brutal ist. Aber für mich Gewalt auf eine Art und Weise dargestellt hat, die ich auch... schön will ich nicht sagen, weil es ist immer noch Gewalt und ich möchte es nicht über Gewalt sagen, aber schon, ja, wie du gesagt hast, poetisch auch dargestellt ist. Also es war irgendwie... ich habe das jetzt nicht ungern zugeschaut. So, also es war, aber es war wirklich brutal und nicht... Also der Film hat sich ernst genommen. Also es war nicht eine, ich glaube, es war nochmal ein anderer Fall als John Wick, so von dem Trailer her. Also. Sicher. Genau. Ja, nein. Ach, aber, ja. Ja, also dann? Muss man halt wissen, ob man mit dem zurechtkommt. Wenn ja, dann ist es eben durchaus faszinierender, unterhaltsamer Film, der auch emotionale Momente drin hat, weil der Charakter möchte eigentlich nur in Ruhe um seine Frau trauern. Es geht ja nicht um das. Das ist das Einzige, was er will. Und dann hat er eben seinen ersten Hund, der ihn verloren hat. Und dann im zweiten Film hat er einen neuen Hund. Den geht es dann vielleicht nicht so groß. Aber dann bist du immer so, so ist der krasseste Auftragskiller aller Zeiten. Also, er hat einen Hund. Oh, das macht und es ist keine Reeves. Ja, genau. Ja. Der ist ja der ist ja eigentlich schon über 50, da habe ich ihm gerade ein Interview gesehen und alle so, wow, und das stimmt, das ist eigentlich mega krass, dass er mit 52 eben immer noch seine Rolle so gut und super cool darstellen kann. Ja. Ja. Genau. Soll ich mit meinem zweiten weiterführen? Gut. Ich habe dann noch, ich spiele zurzeit Dishonored 2. Das ist so ein Rollenspiel, Shooter-Schleichspiel, wo in so einer fiktiven, sagt man, Steampunk-Welt spielt. Und das Coole an Dishonored 2 ist, man kann zwischen zwei Charakteren auswählen, die man spielt. Und eine davon ist halt eine Frau, eine weibliche Figur, die auch vom Design her und so sehr cool gemacht ist, weil ja bei Videogames leider besonders halt in den älteren Spielen immer das Problem waren, dass Frauen sehr sexualisiert und nur als pure Objekte dargestellt werden. Und hier ist es aber wirklich ein cooler Charakter, den man wo man auch die Führung übernimmt. Und auch die Antagonistenfigur ist eine Frau und viele Figuren rumherum auch. Also es ist wirklich, halt für Videogames kommt das halt noch vielleicht weniger oft vor, aber es verbessert sich langsam. Aber es ist schon sehr auffällig, dass die Geschichte sehr frauenlastig ist. Ja, man kann es eben auch als ein Mann durchspielen, aber trotzdem wäre dann die Bösewichtin und die Figur, mit dem du verbündet bist und so, gibt es sehr viel Abwechslung und da fallen sie dann auch nicht so schnell in so sexistische Fallen und so. Also nicht, dass es jetzt alles perfekt ist. Ich weiß noch, wie das erste Dishonored von Anita Sarkeesian auch in einem Video erwähnt wurde, weil man in einem Spiel, in einem Bordell ein Level hat und dann natürlich die Möglichkeit hat, diese Frauenfiguren halt auch zu töten und so. Das kann man dann halt diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Aber jetzt hier im Spiel ist es eben so gleich verteilt. Du hast halt Gegner, das sind Frauen, das Gegner sind Männer und es gibt keine Sexualisierung dieser Figuren. Und ich habe das Gefühl, dass, und da haben, glaube ich, auch die Macher haben das mal direkt gesagt, dass ihnen das wichtig ist. Und es ist ein bisschen schade, dass sie nicht zu 100% sagen konnten, hey, dieses Spiel hat eine weibliche Hauptfigur, es spielt eine Frau, sondern dass immer noch die Option offen ist, oh, euch nervt es immer, was sage ich hier, euch nervt es vielleicht, eine Frau zu spielen, habt ihr doch noch den typischen männlichen Protagonisten. Aber man ist schon mal etwas. Und der erste Trailer, der für dieses Spiel veröffentlicht wurde, hat eben Emily, die weibliche Hauptfigur, im Zentrum gestellt. Boah, das ist schon mal ziemlich viel, weil das Marketing schon, und eben, also oft ist ja das Marketing das dann sehr auf eine sexistische Darstellung oder auf eine männerzentrierte Darstellung auch pocht. Ja. Und ich denke auch, dass oft sind es ja auch dann eben die Oberen, die sagen, nein, es geht nicht, ihr braucht noch eine Männerfigur oder so. Das hört man ja immer wieder von Spieleentwicklern, die eigentlich schon weiter wären, aber dann halt quasi vom Vertrieb andere Vorgaben bekommen. Genau, und da müssen sie manchmal so Kompromisse eingehen. Und hier war es wohl, man hat die Option, auch noch den Charakter aus dem ersten Spiel wieder als Hauptfigur zu nehmen. Ich finde es eigentlich schon mal cool, ich spiele es jetzt auch gerne. Es ist halt, man hat sehr viele Freiheiten, wie man vorgeht, eben entweder auf, dass man die Leute nur betäubt oder eben dann auch halt sehr auf brutal spielen, da ist man sehr frei und gameplaymäßig und sogar gibt es ganz viele interessante Dinge, also das haben sie auch im Marketing schon gezeigt, dass in einem Level kannst du wie in der Zeit herumreisen und so, da gibt es ganz interessante Spielereien. Deswegen, es ist auch ein Spiel, wo man sehr viel sammelt und so, aber das muss man eigentlich auch nicht machen. Also es ist sehr vielseitig und ja, ich spiele jetzt und auch Zeit. Also vom Geld her kriegt man viel, weil man eben einerseits zwei Figuren hat, die auch verschiedene Kräfte besitzen. Dann eben die verschiedenen Spielstile, geht man eben brutal vor oder will man eher schleichen. Da kann man es theoretisch irgendwie 4-5 Mal kann man es durchspielen und es ist wirklich dann sehr anders. Ja. Und dann auch mit verschiedenen Enden. Deswegen mag ich die Dishonored-Reihe noch sehr gut. Sie ist auch gleichzeitig auch nicht zu komplex, also wenn man jetzt nicht so ein großer Rollenspieler ist, was ich eigentlich nicht bin, kann man trotzdem damit zurechtkommen. Aber das Beste ist wirklich, deswegen wollte ich es in erster Linie kaufen, man kann diese weibliche Figur steuern, man kann dessen ihre Geschichte erleben und vom Design her ist sie echt auch gut gemacht. Cool. Ich habe so, in letzter Zeit höre ich gerade die School of Movies Podcasts zu den Disney-Filmen. Die machen Also Alex und Sharon Shaw haben diesen Podcast, früher mal Digital Drift. Inzwischen heißt der School of Movies. Das findet man auch so auf der, als Homepage auf der Internetseite. Die haben eine Disney-Podcast-Reihe, wo sie wirklich von den Anfängen von Disney bis ins Heute alle Filme besprechen. Und sie machen das halt zusammen mit Daniel Floyd von Extra Credits. Das ist auch eine bekannte YouTube-Video-Vortragsreihe, wenn man so nennen will. Oder die sind schon auf YouTube. Ja. Also sie haben auch eine eigene Homepage. Ja. Also Daniel Floyd ist recht bekannt, denke ich, durch Extra Credits. Und er arbeitet oder hat zumindest auch länger bei Pixar gearbeitet. Also er selber kommt quasi auch aus dem Animationsfeld und hat da nochmal und weiß wirklich sehr viel auch über Disney. Und hat da quasi nochmal diese professionelle Sicht auf diese Zeichentrickfilme. Und ich meine, ich finde Alex und Sharon mega cool. Ich finde Alex auch immer ein bisschen witzig. So, der ist ja sehr, der gibt sehr viel von seiner Persönlichkeit rein in seinen Podcast, aber er recherchiert enorm gut und ist engagiert und sehr ehrlich und so. Und gibt und diese Podcasts, ich finde das cool, ist einfach, sie geben sich wirklich echt viel Mühe, es interessant zu machen, also interessant im Sinne von, es gibt ein Verbot von, also du darfst nicht einfach sagen, ja, der Film war super. Du musst immer erklären, also wenn du das machst, dann musst du immer sagen, warum. Oder du solltest halt eben eigentlich nicht sagen, der war super, der war toll, der war exzellent, sondern du musst immer beschreiben, was hat der Film gemacht und so. Also sie sind da, die sind schon sehr lange dabei im Podcast-Geschäft. Ich lege allen Leuten ans Herz, die Englisch verstehen, sich diese anzuhören. Es hat eigentlich für alle Leute was dabei. So, wir machen eine richtige Werbefolge. Ja, und sie haben uns ja auch inspiriert. Genau. Würde ich schon sagen, ja, dass stimmt. Wir das jetzt hier machen. Ja, du hast voll recht. Ist das auch. Ja, nee, und ich meine, Digital School of Movies ist ja auch nicht, es kostet nichts. Von daher mache ich jetzt eigentlich gerne Werbung für die. Sie sind so vielseitig, gerade School of Movies ist sehr filmlastig, aber wenn man in die Folgen zurückgeht, es gibt so Videogames, es gibt so Musik, es gibt so Büchern teilweise. TV-Serien. Oder thematisch. Also genau, thematisch gibt es auch. Kontroversen. Genau. Mass Effect 3 war da eben ja, eine extra Folge. Genau, die war so gut auch zu Fan-Controversies oder, auch, sie hatten glaube ich auch mal Sex in Spielen. In Games, wo sie auch einen Kollegen, glaube ich, von Daniel Floyd eingeladen haben. Und eben, sie haben immer wieder also Gäste halt auch dabei. Und es ist halt auch so, es entwickelt sich so eine kleine, es gibt halt so eine kleine Gruppe an Leuten, also man lernt dann auch ihre Gäste so kennen über die Zeiten und freut sich. Die Herr der Ringe Podcast, die sind der Hammer. Die sind ewig lang. Also man kann quasi so, wenn man einen Film geguckt hat, kann man dieselbe Zeit an Länge nochmal die Podcasts dazu hören und wenn man deren Podcast halt hört, ich habe die Hobbits nicht gesehen, sondern zuerst nur gehört von ihnen und das war quasi wie den Film gucken, es war fast ein bisschen besser, ich schaue jetzt nämlich gerade die Hobbit-Filme und so und muss mal lieber wieder Herr der Ringe schauen. Genau, und da höre ich mir eben gerade die Podcasts an zu den Disney-Filmen und sie sind in den 90ern angelangt, das über Ariel und über Die Schöne und das Biest und jetzt gerade The Lion King und ich höre denen einfach gerne zu und genau, und es ist eigentlich immer spannend und ja, und es ist jetzt schon auch spannend gewesen, so die ganze Entwicklung von Disney über die Jahre und Jahrzehnte und hat auch so die wirtschaftlichen Erfolge und Misserfolge hinter den Filmen, die ich quasi einfach als Kind kannte, noch mitzukriegen. Und schon auch so zu sehen, was sich so weiterentwickelt hat, also wie plötzlich andere Motivationen in den Filmen eine größere Rolle spielen oder so, wie sich Bösewichte entwickeln und so. Genau, das mache ich eigentlich gerade so. Und ich schaue Leverage, mein zweiter Durchgang. Das ist so eine Serie über ein Team an Dieben. Also eine Diebin, die ist quasi körperlich sehr fähig, also die kann Safes knacken und ist artistisch sehr begabt und so. Und dann gibt's der eine, der ist sehr gut mit Gewaltsituationen. Also alle möglichen Kampfarten. Und dann gibt's den Hacker und dann gibt's noch die Frau, die quasi verschiedene Rollen einnehmen kann und sich so in jeder Situation irgendwie ihren Vorteil verschafft. Und der fünfte im Bunde ist dann der Mastermind, der quasi Strategien aushackt. Aber dieses Team und Dieben bestiehlt nicht irgendwie Leute, sondern, also doch, sie bestehen Leute, sondern sie sagen immer, wir helfen den kleinen Leuten, das zurückzukriegen, was ihnen irgendwelche bösen Unternehmen oder Versicherungen oder so weggenommen haben. Also wenn irgendwie die kleinen Leute in Amerika beschissen werden um irgendwas oder vielleicht auch wirklich Opfer von Kriminellen werden, die quasi Trickbetrüger sind und ihnen das Haus irgendwie wegnehmen oder so, kann man sich halt an dieses Team wenden und dann holen sie das zurück. Und das Tolle auch, ich schaue das einfach so gerne, weil es ist spannend, das sind wirklich witzige Pläne, die schmieden, und gleichzeitig weiß ich aber immer, dass es gut auskommt, weil sie sind einfach die Besten von den Besten und das wird sich auch nie ändern, und gleichzeitig hast du trotzdem eine Charakterentwicklung. So, also die Schauspieler und Schauspielerinnen sind so gut, dass du ihnen gerne zuschaust, auch wenn du weißt, es kommt im Ende alles gut, weil teilweise, also es ist trotzdem eine schöne emotionale Entwicklung da, und das schaue ich gerade, es ist enorm entspannt und so. Genau. Und ich glaube, sonst, ich war nicht im Kino. Also Jackie habe ich mal angesehen. Das war jetzt aber auch schon vor 2 Wochen. Da kann ich allen den Podcast von Overinvested dazu empfehlen, die das viel besser auseinandernehmen, als ich es jetzt gerade kann. Das ist ein Film über Jackie Kennedy, die Frau vom ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy. Und wie sie umgeht, zum einen mit dem Tod ihres Mannes, aber auch dann, wie sie sein Gedenken organisiert. Also wie sie dafür sorgt. Also an ihr sieht man, dass Repräsentationspolitik sehr wichtig ist. Also wenn Jackie Kennedy nicht gewesen wäre und diese Beerdigung nicht organisiert hätte, wie sie organisiert hat, dann wird man sich heute wahrscheinlich nicht so sehr an John F. Kennedy erinnern. Und oft ist das aber eine Arbeit, die nicht wirklich wahrgenommen wird, die so von den Nächsten, von so mächtigen Figuren eigentlich gemacht wird. Und so. Und es war einfach eine sehr eindrückliche, ein eindrückliches Spiel von Natalie Portman. Ich kenne sie sonst als Schauspielerin nicht so gut. Aber, genau. Und nochmal zurück zu School of Movies, weil ich jetzt einfach weitermache, irgendwie mit Werbung. Mhm. Wenn man Agents of S.H.I.E.L.D. mag, sie haben es bis heute nicht geschaut, aber es wird ihnen von ihren Freunden und Freundinnen auch gesagt, hey, ihr müsst endlich mal Agents of S.H.I.E.L.D. schauen. Mhm. Aber sie haben zu allen Marvel-Filmen auch eine laufende Podcast-Reihe. Und die ist auch echt unterhaltsam. Also, genau. Irgendwann hat es mich dann angefangen zu frustrieren, dass ich dachte, ja, ihr müsst halt mal Agents of S.H.I.E.L.D. schauen, wenn ihr das oder das kritisiert an dem Film. Da ist es nämlich besser. Aber, ja, das haben sie auch, die komplette, ich glaube fast kompletten Filme, zu allen einen Podcast, auch hier, weißt du, 2 Stunden oder so. Genau, wenn man gerne lange Podcast hat, dann ist man mit School of Movies wirklich richtig. Ja, an der richtigen Adresse. Und, genau. Ja, und ich lese Fanfiction natürlich. Ah, ja, so. Genau, da gibt es auch immer so. Ja. Aber jetzt nichts Neues oder so. Sonst für nächstes Mal kann man ja dann wieder erzählen. Genau. Wenn du was Neues hast. Gut, dann war das jetzt das Ende unseres ersten Versuchs dieser neuen Rubrik, wo wir erzählen, was wir so lesen, hören, schauen, spielen. Genau, das kommt auch noch. Genau. Dann wünschen wir euch viel Freude bei dem, was ihr so macht. Wir waren Ann-Sophie und Nuria. Tschüss. Tschüss.